Herzlich willkommen, eine Arie aus Beethovens Fidelio zum Einstieg in diesen Vortrag. Ich möchte jetzt kurz Hartmut Möller vorstellen und begrüßen. Hartmut Möller ist Musikwissenschaftler und unterrichtet oder lehrt in Rostock an der Universität. Er hat promoviert über die Musik des Mittelalters und ist insofern jemand, der den zeitlichen Horizont dieser Konferenz um einige Jahrhunderte weiten kann. Er wird jetzt einen Vortrag halten mit dem Titel Künstlerexistenzen, dessen Thema die wahrscheinliche oder unwahrscheinliche Abhängigkeit ist zwischen ökonomischen Lebensbedingungen und der Musik selbst. Und ich freue mich sehr, dass er hier ist. Ja, meine Damen und Herren, ganz herzlich willkommen zu diesem Vortrag über Künstlerexistenzen. Ich habe den Untertitel gegeben, Wer hat Mozart verhungern lassen? Und ich möchte mich an dem Satz von Lichtenberg orientieren, das praktisch als Motto versuchen zu beherzigen, Dinge zu bezweifeln, die ganz ohne weitere Untersuchung jetzt geglaubt werden. Das ist die Hauptsache überall. Das war es damals und ist es, glaube ich, heute auch. Wir Musikwissenschaftler sind ja neben anderen, wie einer schon mal so schön gesagt hat, die Agenten des Hochkulturschemas. Wir werden vom Staat dafür bezahlt, Musikgeschichten zu erzählen. Und das sollen natürlich dann auch in Anführungsstrichen die richtigen Musikgeschichten sein. Aber trotzdem denke ich, kommt es darauf an, auch den Blick darauf zu werfen, welche Interessen werden dabei erfolgt, welche Geschichten werden erzählt, welche Geschichtsbilder, was wird ausgelassen, werden Geschichten erzählt, dass alles so bleibt oder gibt es auch mögliche Geschichten, dass es anders sein kann? Die Frage, wer hat Mozart verhungern lassen, ist oft gestellt worden. Und eine Antwort wurde oft wiederholt in der populären Literatur und fand sogar den Weg in die Popkultur. Es war um 1780 und es war irgendwie nur Plastic Money in den Modenbanken gegen ihn. Woher die Schulden kamen, war wohl jeder Mann bekannt. Er war ein Mann der Frauen, Frauen liebten seinen Punk. Er war ein Superstar, er war so populär, er war zu exaltiert, genau das war sein Flair. Er war ein Virtuose, war ein Rocky-Doll und alle suchten noch heute Captain Rock mehr an, man denkt es war. Vor allem die älteren Mozart-Biografien sind schöne Beispiele dafür, wie gerne geschönte Bilder, einseitige Bilder entworfen werden. Bestimmte Sachverhalte, die nicht ins Bild der Biografen passen, weil man auch ans Publikum denkt, werden unterdrückt oder sie werden sogar ins Unseriöse abgebogen. So zum Beispiel Gerüchte über Mozarts Selbstverschulden an seinem finanziellen Chaos werden mit dem Unterton der Empörung als üble Sensation zurückgewiesen. Ein kleines Beispiel aus einer älteren Mozart-Biografie. Die Verelendung Mozarts wird als Folge seiner künstlerischen Entwicklung teilnahmsvoll dargestellt. Jeden Augenblick fliegt eine leidbeschwerte Bitte um kleine oder größere Summen in das Haus des treuen Freundes Puchberg. Die neuen Quartette für den preußischen König mussten dem Verleger Artaria für ein Spottgeld hergegeben werden, nur damit Geld ins Haus kam. Mozart ist aus mehreren Gründen für unsere Konferenz interessant. Einmal die Frage, die Armutsfrage. Wie steht es darum, dass er arm gestorben ist? Wer hat ihn möglicherweise verhungern lassen? Und dann ein zweiter Bereich, wofür er interessant ist, eine grandiose Umbruchszeit zur Zeit von Mozart und nach ihm. Mozart, so wurde oft behauptet, soll der erste Musiker gewesen sein, der es wagte, freiberuflich zu arbeiten, also nicht mehr in den Diensten der Kirche und des Adels. Es geht also um die wirtschaftlichen Hintergründe, dann im 19. Jahrhundert die industrielle Revolution. Die Menschen der oberen Klassen, haben viel mehr Geld zur Verfügung und sie geben das auch für den Luxus Musik aus. Die Entstehung der Unterscheidung von E und U, von ernst und unterhaltend, fällt auch in diese Zeit. auch die hier schon oft angesprochene Idee der absoluten Musik. Denn absolute Musik als solches gibt es ja gar nicht, aber es gibt die Idee davon. Das alles kann ich in der Komplexität hier natürlich nicht in einer Stunde umfassend darstellen. Dazu wäre auch fast so eine polyphone Darstellungsweise nötig, wie es in der Musik da wäre. Nur wenn mehrere Stimmen gleichzeitig singen, versteht man den Text oft wieder nicht. Ich rücke Mozart als Beispiel ins Zentrum, mache dann einen kleinen Seitenblick auf Verdi und abschließend Gedanken zur Einordnung. Beginnen wir damit, dass wir den Fall Mozart von hinten aufzäumen. 5. Dezember 1791, unmittelbar nach seinem Tod. Im Hause Mozarts waren nur 60 Gulden Bargeld vorhanden. Man nimmt an, dass das Honorar für seine letzte Oper zur Begleichung von Schulden schon mal weggenommen wurde. Auch der Vorschuss für das berühmte Requiem. Dazu kamen 3.000 Gulden Schulden, ca. 72.000 Euro. Wie ist es dazu gekommen? Die eine Antwort von Falco, die er natürlich aus der biografischen Literatur übernommen hat, no plastic money anymore, die Banken gegen ihn. Waren es wirklich die Frauen, weswegen er sich verschuldet hat? Oder wie es in dem kleinen Absatz aus der Biografie hieß, die Werke wurden für ein Spottgeld an die Verlage abgetreten. Das heißt, es lohnte sich eigentlich nicht zu komponieren. Was davon ist wahr und an den vielen anderen Legenden? Ich möchte jetzt etwas näher betrachten, Mozarts Einkommensverhältnisse als freischaffender Künstler. Und wie kam es dann dazu, dass er verschuldet starb? Mozart war ja zunächst Konzertmeister im Dienst des Salzburger Erzbischofs. In kirchlichen Diensten, hat ein Gehalt gehabt, wollte dann nicht mehr, wurde in Ungnade entlassen, versucht es ein Jahr ohne diesen finanziellen Hintergrund des regelmäßigen Einkommens, ging dann reumütig zurück, aber kaum war das Jahr zu Ende, wollte er schon wieder aufhören und es gab den berühmten Fußtritt, jetzt soll er endlich gehen. Ab 1781 war er freischaffender Künstler in Wien. Er schrieb an seinen Vater aus Wien, wenn ich beim Erzbischof von Salzburg 2.000 Gulden Gehalt bekommen kann und an einem anderen Ort nur 1.000, so gehe ich doch an den anderen Ort. Denn für die anderen 1.000 Gulden genüsse ich meine Gesundheit und Zufriedenheit des Gemüts. Ein Bankozettel aus Wien, 50 Gulden. 50 Gulden, etwa 1.200 Euro, 100 Gulden, 2.400, 1.000 Gulden, 24.000, 2.000 Gulden, 48.000 Euro. Also, wenn ich beim Erzbischof von Salzburg 2.000 Gulden, also 48.000 Euro Gehalt bekommen kann im Jahr und an einem anderen Ort nur 1.000, 24.000 Euro, dann beschränke ich mich auf diese 1.000. Ich bekomme woanders bestimmt noch mehr her. Das heißt, 1.000 Gulden und sich wohlfühlen sind besser als 2.000 Gulden beim Erzbischof, bei dem verhassten Erzbischof. Interessant ist, wie sich diese Jahresgehälter einordnen. Der Direktor des Allgemeinen Wiener Krankenhauses damals, Jahresgehalt 3.000 Gulden. Der Chef der Chirurgie, da sind wir in der Nähe des Minimaleinkommens von Mozart, 1.200 Gulden. Ein Krankenpfleger dagegen 11 Gulden. Schulmeister, vielleicht auch die Professoren, 22 Gulden. Organist Michael Haydn 50 Gulden, das Dienstmädchen bei Mozart 12 Gulden. Also als Mozart nach Wien umzog und mit 1.000 Gulden rechnete, da konnte er schon so gut leben wie der Chef der Chirurgie und er hoffte sich deshalb ein angenehmes Leben, Ehre, Ruhm und Geld. Und er beruhigte seinen Vater in diesem Schreiben, denn offensichtlich hat er als junger Mann nicht so oftmals nicht so richtig aufs Geld geachtet. Glauben Sie sicherlich, dass ich mich ganz geändert habe. Ich kenne außer meiner Gesundheit nichts Notwendigeres als das Geld. Wegen der Scholaren kann ich so viel haben, als ich will. Ich will aber nicht so viel. Ich will besser bezahlt sein als die anderen und da will ich lieber weniger haben. Man muss sich gleich anfangs ein bisschen auf die Hinterfüße setzen, sonst hat man auf immer verloren. Also das Thema, was wir am ersten Abend hatten, diese Financialization, Das ist hier bei Mozart ganz selbstverständlich ein positiv besetztes Thema. Gegenüber dem Vater sogar, er will sich ändern, dass er mehr an die Geldseite seines Tuns denkt. Er will endlich auch sein Auskommen haben. Er hatte beim österreichischen Kaiser sich eingeführt. Er hatte um die Wette mit einem anderen Pianisten Clementi gespielt, hatte gewonnen und eine nette kleine Belohnung bekommen, 200 Gulden, 4.800 Euro. Und galt seitdem als der Modepianist und Komponist von Wien. Und das konnte er natürlich sehr gut ausnutzen. Er betrachtete sich zu Anfang seiner Wiener Zeit zwar primär als Klavierlehrer. 12 Klavierlektionen zu 3 Schülern, das waren jährlich um die 20.000 Euro. Mozarts Honorarforderungen kann man nur horrend nennen. Mehr als das 10-fache der Unterrichtshonorare seines Vaters Leopold, aber er war der Amadeus-Star, Rock Me Amadeus. Neben Stunden geben, Kompositionen, schrieb er Kompositionen, und zwar zunächst Stücke für seine Schüler, Schülerinnen und für Sängerinnen. Und er fing an, selbst Konzerte zu geben in den Palais von Grafen und das, was man Akademie nannte, die Konzerte in den Theatern. Er hatte im Folgejahr die Hoffnung auf die Anstellung bei Hof. Das wurde aber nichts. Selbstbewusst spielte er auch wieder mit den Zahlen 1.000, 2.000. Wenn mich der Kaiser haben will, so soll er mich bezahlen. Denn die Ehre allein, beim Kaiser zu sein, ist mir nicht hinlänglich. Wenn mir der Kaiser 1.000 Gulden gibt und ein Graf aber 2.000, so mache ich dem Kaiser mein Kompliment und gehe zum Grafen. Versteht sich auf sicher. Aber es wurde nichts drauf. Und erst 1787 wurde er zum königlichen Kammerkompositeur mit einem eher bescheidenen Jahresgehalt verdingt für 800 Gulden, sind aber auch 20.000 Euro. Er hatte die kleine Aufgabe, Tanzmusik für Faschingsbälle zu schreiben, Minuette und deutsche Tänze. Disco gab es ja damals noch nicht, CDs auch nicht, also musste Live-Musik gemacht werden, Tanzmusik. Interessanterweise sein Vorgänger Christoph Willibald Gluck, damals aber ein greiser Herr, kriegte 2.000 Gulden, also 2,5 Mal so viel wie Mozart, aber der war ja auch gerade mal 30. Und bei der Ernennung zu diesem kaiserlich-königlichen Kammerkompositeur war man sich bewusst am Hof, dass letztlich die Stelle überflüssig war. Aber es ging darum, wie es hieß, Zitat, damit ein in dem Musikfache so seltenes Genie nicht genötigt sei, in dem Auslande Verdienst und Brot zu suchen. Wichtige Frage, meine Damen und Herren, wer bezahlte die Konzertkarten für das Anhören von Mozarts Musik und wer konnte sich das leisten? Damals kostete eine Loge im Burgtheater in Wien 4 Gulden, 96 Euro. Der beste Platz im Parkett gut 24 Euro, ein Gulden, und nach hinten hin wurde es dann ein bisschen billiger. Was sehen wir hier? Das ist hochinteressant. Wie kommt Mozart dazu, einen Brief an seinen Vater mit lauter Namen, genau gezählt sind es 176 Namen, zu füllen? Hat er nicht Besseres zu berichten als Namen? Nein, das war pures Geld. Das waren nämlich Subskribenten, Subskribere, die hatten unterschrieben, dass sie sozusagen Abo nehmen für Konzerte. Durchschnittlich brachte so ein Subskriptionskonzert 5.600 Euro Einnahmen. Sie sehen die illustren Gäste, Prinzen, Grafen, Barone, Diplomaten, Generäle, Namen, die mit von und de zu tun haben, andere gerade mal 5. 176 Leute, überwiegend Adlige. Das ist der Typ Subskriptionskonzert. Es gibt daneben noch 2 andere Typen. Die Akademie, wie ich schon sagte, ein öffentliches Konzert im großen Theater, durchschnittlich 14.000 Euro. Salonkonzert, also was übrig bleibt, und Salonkonzert in Palais oder bei Hofe, durchschnittlich 100 Gulden Einnahme, 2.400 Euro. Das Orchester bestand sinnigerweise mehr aus Dilettanten. Die haben gar nichts gekriegt oder für ganz wenig gespielt. Und bei den Sängern nimmt man an, dass die auf Gegenseitigkeit gesungen haben. Singe ich bei deinem Konzert, spielst du bei meinem und so weiter. Also auch mehr zum Nulltarif. Zunächst hat Mozart mit einem Konzert Unternehmer zusammengearbeitet. Sie machten 12 Freiluftkonzerte im Augarten sonntags und 4 Nachtmusiken. Und da musste man dann unterschreiben, dass man zu all denen geht oder jedenfalls bezahlt für die Karten. Und er schreibt an den Vater, er nimmt doch an, dass wir jeder 300 Gulden sozusagen Profit machen. Der Betrag muss natürlich, der Kollege kriegt auch 300 und das ist ihm übel aufgestoßen. Und er fing dann an, ab 1782 ganz alleine seine Konzerte zu organisieren und zu spielen. Zu komponieren, organisieren und spielen. Das war natürlich auch eine Seite von Genialität. Wir können uns vorstellen, die Theaterkonzerte waren auch wegen starker Konkurrenz und auch weil man nicht jede Woche das Theater mieten kann, fanden die einmal jährlich statt. Es gab aber, was Mozart erfand, er war da eben sehr erfinderisch, von daher vielleicht auch heute interessante Figur. Er erfand gemischte Subskriptionskonzerte für Klavier und kleines Orchester an ganz ungewöhnlichen Spielstätten, so wie man heute auch Musik im E-Werk und so weiter macht, auch in einem Restaurant mit Ballsaal. Überall dort machte er Konzerte, jährlich bis zu 56 Eigenkonzerte und mindestens 35 zusätzliche Konzerte in den fürstlichen Häusern, 70 gräfliche Häuser gab, 60 freiherrliche Privathäuser, also ein Riesenbedarf. Und als die noch Geld hatten, funktionierte das, zum Beispiel 1784. Von Februar bis März, das war immer die Fastenzeit, wo die Theater zu hatten. Kino gab es ja nicht und sonst gab es auch wenig. Da machte er immer in der Fastenzeit Akademien, in diesem Jahr 22 eigene in Theatern und in Adelshäusern. Interessant, sich zu überlegen, was er da verdienen konnte. 14.000 plus 43.000, 57.000 Euro in diesen 22 Konzerten. Und das war natürlich so, dass diese Möglichkeiten zu konzertieren und Geld zu verdienen auch seine künstlerische Produktivität herausforderten und er in diesen Jahren eine Riesenzahl, wir kennen diese Gesamtausgaben heute in CDs, eine Riesenzahl von Klavierkonzerten komponierten von höchstem künstlerischen Niveau. Aber es war eben so, wie er schrieb, Sie können sich leicht vorstellen, dass ich notwendig neue Sachen spielen muss. Er musste immer was, die wollten auch immer was Neues hören. Da muss man also schreiben. Der ganze Vormittag ist den Scholaren gewidmet. Da muss ja nebenbei auch noch Geld verdient werden. Und abends habe ich fast alle Tage zu spielen. So war es in der Fastenzeit. Und die Klavierkonzerte waren tatsächlich in den Jahren bis 1786 Schwerpunkt und Hauptquelle seines Einkommens. Es gab aber eben auch die Klavierstunden. 7.000 bis 14.000 Euro. Jährlich. Und es gab Veröffentlichungen. Für ein Klavierkonzert bekam man 75 Gulden, genauso für ein Quartett. Und die Forschung nimmt an, von 1783 bis 1791 hat er ca. 12.000 Euro an Veröffentlichungen verdient. Und dann auch noch kurioserweise so etwas wie einen Ball gegen Eintritt, auch 2 Gulden Eintritt. Mit Frau Konstanze in seiner Wohnung gab er diesen Ball, also 50 Euro legten sie an der Eingangstür hin. Und wie er so nett schreibt, wir haben abends um 6 Uhr angefangen und um 7 Uhr aufgehört. Was, nur eine Stunde? Nein, nein, morgens um 7 Uhr. Dann ging es ans Unterrichten und Komponieren. Ist ganz imposant, wenn man sich anguckt, was Mozart in diesen Wiener Jahren verdient hat. Das fängt bei 1280 an, das ist das Gehalt eines Chefarztes, einer Chef der Chirurgie. Und wir erinnern uns, 3000 ist das Gehalt eines Direktors des allgemeinen Krankenhauses. Und das geht bis hin zu seinem letzten Lebensjahr ganz erstaunlich, widerspricht all unseren Erwartungen, die wir so haben, 5600 Euro. Wobei da eben die unterschiedlichsten Einnahmequellen zusammen kombiniert werden aus dem Buch von Solomon 1995 in deutscher Übersetzung. Also eine regelmäßige Einkünfte auf allen möglichen Gebieten hat er schon. Aber Tatsache ist, mit diesen stattlichen Einnahmen kam Mozart nicht aus. Ein Grund war, dass er über seine Verhältnisse lebte. Er war ins Stadtzentrum gezogen und hatte eine der schönsten, aber auch teuersten Wohnungen. Der Neue Markt und ein paar Straßen dahinter hatte eine große Wohnung, die kostete 460 Gulden jährlich statt 150, die er früher bezahlt hat. Sein Vater bezahlte 90 Gulden, 450 statt 90 Gulden. Na, er braucht es eben, 145 Quadratmeter. Er kaufte sich die neuesten Instrumente. Er kaufte sich einen Billardtisch, der steht hier drin, in einem extra Raum, Billardtisch. Er und seine Frau waren fanatische Billardspieler. Und er lebte auch sehr verschwenderisch in Richtung Kleidung, Haushaltung und Lebensstil. Er hatte für luxuriöse Kleidung eine sehr nette, eine richtige sinnliche Begeisterung. Kennen dieses berühmte Bild? 1782 schreibt er an seine Gönnerin Frau von Waldstetten, natürlich mit gehöriger Berechnung, und die zahlte sich auch gleich aus. Wegen dem schönen roten Fracke, der mich ganz grausam im Herzen kitzelt, bitte ich halt recht sehr, mir recht sagen zu lassen, wo man ihn bekommt und wie teuer, denn das habe ich ganz vergessen, weil ich nur die Schönheit davon in Betracht gezogen und nicht den Preis. Denn so einen Frack muss ich haben. Wie kann man da als Gönnerin, er hat ihr dann auch ein bisschen Liebe vorgegaukelt, wie kann man da als Gönnerin widerstehen? 4 Tage später hat er ihn und er bedankt sich sehr für den roten Frack. Seine Kleidung, die in den Schränken hing, ist nach seinem Tod aufgelistet worden, sogenannte Spers-Relation. Es war teure, luxuriöse Kleidung und die es entsprach der Garderobe eines wohlhabenden Kaufmanns zu der Zeit. Warum auch nicht, aber man muss es sich leisten können. Er hatte ein eigenes Reitpferd und es ist überliefert, dass er einmal 6 kleine polnische Pferdchen angeschafft hat. Da sagten die Leute, mit 6 Pferden darf eigentlich nur ein Fürst fahren und da sagt er, es sind ja auch nur Pferdchen. Er ließ sich den Friseur nach Hause kommen und für die Hausarbeit in dieser kleinen Wohnung hier hatte er 3 Bedienstete, ein Dienstmädchen, Köchin und einen Bediensteten. Wir haben aber ja gehört, dass die herzlich wenig verdient haben. Er nahm am Glücksspiel teil, wie viele Wiener. Er spielte Karten um Geld, aber er soll sich nicht in den, die gab es da auch, in den Spielhöllen aufgehalten haben. Er galt als sorglos, als gastlich, als sehr großzügig, auch ein bisschen unbekümmert, gutmütig. Er soll eine Anzahl falscher Freunde gehabt haben und hat denen mehrfach auch Geld geborgt. Ob er es zurückbekommen hat, ist nicht überliefert. Das Jahr 1786 war der Gipfel seiner Karriere. Danach hörte einiges auf. Es gab keine Subskriptionskonzerte mehr. Es gab stattdessen aber Opernaufträge. Aber da konnte er nicht alles selbst machen, sondern war von den Impresarios und Theaterleitern abhängig. Er komponierte 3 Opern, weltberühmte Opern, Idomeneo, Figaros Hochzeit, Schauspieldirektor, hat dafür 900 Gulden bekommen, aber 1500 Gulden für die Subskriptionskonzerte blieben weg. Und es war ja die Zeit, wo es gar keine Aufführungsrechte gab, worüber wir heute diskutieren. Damals konnte darüber noch gar nicht diskutiert werden. Es gab sie nicht, die Rechte. Die Aufführungen auswärts brachten nur Ruhm, aber keinen Cent Geld. Um 1788 wankte Mozarts Popularität in Wien und damit auch die finanzielle Sicherheit. Don Giovanni wurde aufgeführt, wieder aufgeführt und wie Lorenzo da Ponte, der Librettist, berichtet, kein Erfolg. Die Schüler blieben weg, es gab auch keine Akademien mehr, keine einzige Subskriptionsreihe ab 1788. Das hing unter anderem, nimmt man an, mit dem Krieg Österreichs gegen die Türken zusammen. Das Geld wurde knapp. Das mag einer der Gründe sein, warum die Adligen, wir hatten es ja gesehen, das waren die Adligen, warum die nicht mehr das Geld so leicht hatten. 1788 schrieb er an seinen Logenbruder Michael Puchberg, der war der Schatzmeister der Loge, in der Mozart ja auch war, bekanntermaßen. Wir kennen die Freimaurergeschichten da am Anfang der Zauberflöte. Mein Schicksal ist leider aber nur in Wien mir so widrig, dass ich auch nichts verdienen kann, wenn ich auch will. Ich habe 14 Tage eine Liste herumgeschickt und da steht der einzige Name Suiten. Baron von Suiten, Text, Haydn, Schöpfung und so, berühmter Mann. Unklar, woran das genau liegt. war möglicherweise sein pianistischer Ruf, dass er eben der Falco-Superstar war das so ein bisschen verblasst? Neigte das Wiener Publikum eventuell zu seichterer und zu gefälligerer Musik? Tatsache ist jedenfalls, dass Mozart ab 1788 ständiger Kunde im Leihhaus wurde. Er hat viele Wertsachen verpfändet. Er zog zwar auch Konsequenzen in der Orientierung seiner Konzerttätigkeit. Er war schnell bereit, die Schwerpunkte seiner künstlerischen Aktivität zu verlagern, den Umständen entsprechend, von daher auch ganz lehrreich, schnell zu reagieren. Mozart nahm 1791 eben nicht mehr an aristokratischen Salons teil und er konzentrierte sich von da an auf Privataufführungen in der bürgerlichen Gesellschaft, weg vom Adel hin zum Bürgertum. Und er fing an, Bettelbriefe zu schreiben, und zwar an sein Logenbruder Michael Puchberg, von 1788 bis 1791 21 Bettelbriefe. Insgesamt 1415 Gulden, also 18.000 Euro. Man nimmt an oder man weiß auch, was er hätte gerne bekommen hätte, nämlich 50.000 Euro, aber der hat ihm nur 18.000 gegeben. Und hinzu kommt, dass Mozart, wie überliefert wird, unter anderem auch ein leidenschaftlicher Billardspieler war. Und wie der Franz Destouches wusste, war, er spielte schlecht. Wenn ein berühmter Billardspieler in Wien ankam, hat es ihn mehr interessiert als ein berühmter Musiker. Er spielte hoch ganze Nächte hindurch, das heißt Billard gegen Geld. Er war sehr leichtsinnig, seine Frau hat es ihm nachgesehen. Die spielte ja auch gerne. Dabei entwickelte Mozart die gefährliche Methode, und wer von uns kennt das nicht aus seiner Umgebung, ein Darlehen durch Aufnahme einer anderen Schuld abzulösen. Manchmal in den Briefen warf er den Gläubigern auch Unseriosität vor, wenn sie auf Verträgen und Terminen pochten. Er wird als genialer Verdränger bezeichnet. Die oftmals von einem auf den anderen Tag fälligen Beiträge deuten darauf hin, dass es möglicherweise Spielschulden waren, Angelegenheiten zwischen Ehrenmännern, weil ganz oft brauchte er ganz schnell auf den nächsten Tag Geld und meinte dann, wenn ich das bekomme, dann kann ich das zurückzahlen. Es gibt eine These, der gerne widersprochen wird, das darf ja wohl nicht wahr sein bei so einem berühmten Mann, These von Uwe Krämer, dass möglicherweise die Wiener adlige Gesellschaft Mozart regelrecht verstieß und boykottierte, weil er sich in seine Spielschulden so stark verstrickt hatte und gegen den Ehrenkodex verstoßen hat. Mag sein. Aufschlussreich sind zwei Zeugnisse nach Mozarts Tod, die bezeugen seine Genialität von ganz unterschiedlicher Seite. Denn wir müssen immer denken, das ist auch ein Beitrag zum Thema Armut, der Gewinn des einen ist natürlich auch immer der Verlust des anderen. Joseph Haydn sagte den berühmten Satz, die Nachwelt bekommt nicht in 100 Jahren wieder ein solches Talent. Vielleicht ist es auch in 200 oder 300 Jahren so. Und andererseits gibt es einen Wiener Komponistenkollegen, der weniger berühmt ist als Mozart, eher namenlos, der gesagt haben soll, wie nachträglich überliefert wurde, es ist zwar schade um ein so großes Genie, aber wohl uns, dass er tot ist. Denn würde er länger gelebt haben, wahrlich, die Welt hätte uns kein Stück Brot mehr für unsere Kompositionen gegeben. Ich möchte jetzt nochmal auf dieses Beispiel aus der Mozart-Biografik zurückkommen, weil das interessant ist, wie sowas gestrickt wird. Das ist eben eine Konstruktion aus bestimmten Schnipseln, die ins Bild passen und das Ganze mit einer Tendenz verbunden. Und wichtige Informationen, Hintergrundinformationen und Kontexte werden natürlich unterschlagen. Und so ist es mit vielen Aussagen, geschichtlichen Aussagen, dass sie aus ganz bestimmten Schnipseln mit Tendenz und mit Gefühl, wir erzählen historische Sätze, dann bestimmte Stimmungen verbreiten. Und letztlich ist es hier natürlich so, dass der Kontext so war, dass Mozart auf die Anstellung am preußischen Hof hoffte. Er bekommt aber nur den Auftrag für Klaviersonaten und für Streichquartette. Das sind dann die wunderbaren preußischen Quartette von Friedrich Wilhelm II. Bestellt und im Voraus bezahlt. 6 Quartette hat Wilhelm bezahlt. Statt 6 Quartetten liefert Mozart aber nur 3 und hatte dafür 17.000 Euro bekommen. Und vom Verleger Artaria hat er nochmal ein Honorar bekommen, die Höhe ist unbekannt. Mozart selbst nannte das Honorar in der Tat ein Spottgeld. Auch 3.600 Euro für ein Konzert in Mainz, glaube ich, war das, nannte er mager. Aber das ist natürlich immer eine Frage der Perspektive. Für 3.600 Euro hat Schubert zum Beispiel 4 Jahre lang als Hilfslehrer an der väterlichen Schule seines Vaters unterrichtet. Aber die Relationen steigen, das kennen wir selbst. Ich möchte zwischendrin kurz mal zusammenfassen, was ich denke, was für die Thematik dieser Konferenz vom Mozart-Beispiel gelernt werden kann. Einmal die Skepsis gegenüber pauschalen Behauptungen, die aus Einzelheiten Geschichten konstruieren. Wir haben gesehen auf die Falco-Frage, woher die Schulden kamen, dass das alle wissen, das weiß man gar nicht so. Die Antwort ist nicht einfach. Und sehr wahrscheinlich ist, es waren eben nicht die anderen, die Gesellschaft, die Verleger, die Adligen und so weiter, sondern sehr wahrscheinlich trug Mozart an seiner materiellen Katastrophe die alleinige Schuld. Und die Frage, wer hat Mozart verhungern lassen, ist eine Suggestivfrage und die beruht auf völlig falschen Vorannahmen. Und ich denke, das hängt möglicherweise mit diesen Mythologemen zusammen, die ich interessanterweise im Programmheft zu dem Konzert von Alvin Curran fand. There might be in the cultural history of mankind a kind of mythological perception that music is a human activity made by people who generally lead a very modest and possibly poor existence, often composing and performing for their daily bread. That are the musicians from the Minnesingers to Moondog or all the buskers and street musicians of the world. Und Mozart natürlich wird in diese Tradition von den Minnesängern bis Moondog, das passt ja auch M zu M und dazwischen nochmal ein M, ganz zwanglos eingereiht. Und es lohnt sich jetzt natürlich darüber nachzudenken, inwieweit auch das Nachdenken über postökonomische Musik möglicherweise mit solch mythologischer Wahrnehmung zusammenzubringen ist und damit auch zusammenhängt. In dem sehr schönen Einführungstext zum Programmheft fand ich den folgenden Satz über Verdi und er reizt mich, einen kleinen Schwenker zu machen. Die Melodien Giuseppe Verdis wurden bekanntlich nicht auf der Opernbühne populär, sondern auf der Straße, wo Leierkästen seine Arien zum Besten gaben. Als Musikhistoriker muss ich da eingreifen. Verdis Melodien wurden auf den Opernbühnen der Welt und dort vor allem, und da ging es ums Geld, daneben aber auch auf den Straßen populär. Schon bei der zeitgenössischen Kritik war Verdi, der Leierkastenmann, ein beliebtes Thema. Der Vorwurf der Leierkastenmusik hat bis ins 20. Jahrhundert in Bezug auf Verdi seine Anziehungskraft nicht verloren. 1879 London, eine Karikatur soll das sein. Verdi wird als diktatorischer Dirigent gezeigt. In der Bildlegende wird er als Liebling des aktuellen schlechten Geschmacks präsentiert. Zitat: Von vielen wird er dafür verantwortlich gemacht, einen lasterhaften Geschmack befördert zu haben. Aber er hat italienische Musik auf allen Drehorgeln Europas populär gemacht. Die hohe italienische Musik runter zu den Drehorgeln Europas. Seine Musik ist im Grunde die Musik der Gegenwart, seicht und gefällig, mitreißend und klangvoll. Und selbst beim Don Carlos erschien nach der Pariser Uraufführung auf der Titelseite einer satirischen Zeitung, hat den schönen Namen der Maikäfer, in dieser satirischen Zeitung erscheint Verdi mit dem unvermeidlichen Leierkasten. Und das in Bezug auf Don Carlos. Eines der erstaunlichsten Ergebnisse der Verdi-Forschung der letzten Jahrzehnte ist, dass Verdi selbst an seinem Bild ungeheuer viel rumretuschiert hat. Wir nehmen gerne Texte so als authentisch, aber wir wissen ja gar nicht, oder Bilder, wir wissen ja gar nicht, in welcher Weise das wie von wem gestellt wurde. Das ist natürlich auch wieder die kritische Aufgabe, da zu gucken, was wollen die uns damit sagen und was glauben wir einfach so. Also, er hat ein sorgfältig retuschiertes Bild seiner Person in Umlauf gebracht. Ein wichtiger Verdi-Forscher, Julian Buddens, sagt, Zitat, Verdi neigte dazu, das zu vergessen, was er nicht erinnern wollte. Das hat er mit vielen Menschen dieser Welt gemeinsam, aber eben auch er. Verdi hat sich als Uomo di Teatro, ein Mann des Theaters, stilisiert und eben nicht als bloßer Komponist. Ich bin der Mann des Theaters, das ist seiner Geschichten. Und das ist natürlich eine Selbstinszenierungsstrategie. Und eine weitere Geschichte ist, dass er letztlich nur, wie er oft geschrieben hat, ein armer Bauer ist. Er verdanke seinen Erfolg einem ganz mühsamen Aufstieg aus bitterster Armut, aus angeblich, wie er sagt, bäuerlichen Verhältnissen. Der Geburtsort von Verdi, Roncole, in der Nähe von Parma, das war gewiss kein kulturelles Zentrum, aber er stammte nachweislich aus wohlhabenden Verhältnissen. Seine Eltern ermöglichten ihm eine sehr gute Ausbildung. Und er hatte den Charakter, dass er mit zielsicherem Instinkt immer wieder Kontakt zu Menschen gefunden hat, die ihn weiterbringen. Seine harten Honorarverhandlungen sind bekannt und auch die explosionsartige Steigerung der Komponistenhonorare zu seiner Zeit. Rossini bekam 1823 die Rekordsumme von 5.000 Franken, Bellini 10.400 Franken, Verdi dann für die erste erfolgreiche Oper Macbeth 18.000, dann ging es weiter, Rigoletto, Macht des Schicksals, bis zu den legendären 150.000 für Aida, die er für Kairo geschrieben hat. Da konnte man sich natürlich ein nettes kleines Eigenheim leisten. Und kurz vor seinem Tod hat er eine Pension für verarmte Künstler gestiftet von den Tantiemen seiner Oper. Wenn man sich die Gagen anguckt, ein ähnliches Bild wie zur Mozartzeit, Verdi 100.000 Franken, die Musiker maximal 3.000, Lehrer 200 bis 1.200, Maurer nicht über 500, Tagelöhner entsprechend noch weniger. Und so ist es eher Koketterie, wenn Verdi Folgendes schreibt an einen Grafen: Es ist eine unumstößliche Tatsache, dass es mir niemals gelungen ist, das zu tun, was ich gerne getan hätte. Schauen Sie, zum Beispiel würde ich gerne Schreiner oder Maurer sein. Aber nein, mein Herr, ich bin Maestro di Musica. Sie sehen dieses ganze Theatergehabe. Und wir können daraus schlecht den Schluss ziehen, dass Verdi eigentlich lieber Maurer gewesen wäre. Eine andere Geschichte ist die Geschichte, und das ist eine politische Geschichte, der politische, musikpolitische Mythos, dass Verdi einer der vermeintlichen Gründungsväter des vereinten Italiens gewesen ist. Er hat dem nicht widersprochen. Ich nähere mich dem Schluss und möchte versuchen, die einzelnen Befunde in einen etwas größeren Zusammenhang einzuordnen. Im Jahre 2004 ist das Buch eines Wirtschaftswissenschaftlers von der Harvard University erschienen mit dem schönen Titel Quarter Notes and Bank Notes von einem Autor Frederick Scherer, Wirtschaftswissenschaftler. Und darin geht es um die wirtschaftliche Seite des Komponistenlebens im 18. und 19. Jahrhundert. Scherer hat über 600 Komponistenbiografien analysiert, zwischen 1650 und 1849 geboren. Und ein interessantes und wichtiges Ergebnis ist, dass das freiberufliche Komponieren etwa nicht mit Mozart anfängt, wie oft von der Mozart-Literatur behauptet wird, sondern dass es eine allmähliche Entwicklung gibt. In der ersten Gruppe der Komponisten zwischen 1650 und 1699 geboren sind immerhin schon 41% der Komponisten, die zwar überwiegend von Opern, aber die überwiegend freiberuflich tätig sind, mit einer minimalen Anstellung bei der Kirche und bei Hofe. Und dann eine stetige Zunahme bis zu dem Riesensprung dann in der Gruppe der nach 1800 Geborenen. Da sind es 69%, aber man kann auch umgekehrt sagen, nur 69% der Komponisten, die freiberuflich tätig sind. Und es ist jetzt, darauf möchte ich hinaus, ein Verdienst dieser Studie zu zeigen, dass solche Entwicklungen natürlich nicht losgelöst nur im Musikleben stattfinden, sondern dass sie in einem Kontext stattfinden und dieser letzte Sprung eben im Kontext der beginnenden industriellen Revolution. Die Nachfrage nach Musik, nach Aufführungen, nach Musikausbildung, nach Musikinstrumenten. Wir haben gestern gehört von den vielen Klavieren, die Land auf Land ab gebaut, gespielt werden, unterrichtet werden. Ein Zusammenhang, diese Steigerung der überwiegend freiberuflich tätigen Komponisten im Kontext der wirtschaftlichen Entwicklung. Wir steigern das Bruttosozialprodukt. Damals hätte Geier Sturzfluch wirklich recht gehabt. Für England bietet der Autor verblüffende Zahlen. Ausgebildete Arbeiter verdienten 1850 fast doppelt so viel wie zum Jahrhundertanfang. Weiß nicht, wo man das heute sagen kann. Für White-Collar-Workers hatten sich die Einkünfte vervierfacht, für Anwälte verzehnfacht. Und die gigantischen Gewinner dabei waren natürlich die Unternehmer und Banker. Und das war das weite Feld für Marx und Engels, um über diese Fragen nachzudenken. Und zusammen natürlich mit der europaweit zu beobachtenden Steigerung des Realeinkommens in diesen Jahren stieg die Nachfrage eben auch nach Luxusgütern, auch nach Musik, nach Noten, nach Instrumenten, nach Aufführungen, nach Kompositionen. Das ist jetzt eine Zahlenwirrwarr, aber es ist eine Aufstellung, wie man sie heute nur für Popgrößen kennt. 23 Komponisten sind hier aufgelistet, von Bach bis Schumann, nach ihrem Vermögen, was bekannt ist über ihr Vermögen zur Zeit ihres Todes. An der Spitze Opernkomponist Rossini, von dem sagt man ja, er könnte auch das Telefonbuch wunderschön komponieren, so genial, schöne Melodien, schreibt er. Dann der Pianist, Verleger, Klavierlehrer Muzio Clementi. Danach aber Händel, sieh an, Paganini, Verdi, Brahms und so weiter. Es ist natürlich schwierig, wie der Autor zeigt, das Vermögen zu ermitteln. Damals wie heute ist die Tendenz, eher beim Tod das runterzuschätzen, um nicht so viele Steuern zu bezahlen. Und das Riesenproblem sind natürlich auch vergleichbare Zahlen. Die Größen, die Leute, die oben stehen in dieser Liste, waren überwiegend, wie Sie da sehen, Own House, auch Besitzer von Häusern. Und wenn Sie mal gucken, ganz am unten, das ist die Short-Tail-Liste, Franz Schubert uns als letzter Mozart. Alle Zahlen konnte ich nicht überprüfen, sind auch nicht weiter überprüfbar, aber es geht um die Tendenz. Freischaffende Komponisten, genauso wie in kirchlichen oder höfischen Dienst früher stehende. Einige, so kann man sagen, konnten Vermögen und Hausbesitz erringen, andere starben bettelarm. Und wir haben im Fall von Mozart gesehen, wie genau man da hinsehen muss, wie Reichtum und Armut in seinem Leben zusammenhängen. Mein Fazit daraus: Zusammenhänge zwischen wirtschaftlichen Verhältnissen der Komponisten und der künstlerischen Qualität sind schwer auszumachen. Wenn wir mehr Zeit hätten, das möchte ich nur noch kurz zum Schluss andeuten, müssten wir jetzt mit diesen ökonomischen Bedingungen noch etwas anderes zusammendenken. Die bis heute geläufige Denkfigur von hoher und niedrer Musik, die Trennung von E und U. Wenn wir diese Liste jetzt durchgehen würden, bei einigen ist das schwierig, aber in der Zeit ab 1800 kämen wir, glaube ich, ziemlich auf den Nenner, wo wir sagen würden, das ist eher U-Musik, das ist eher E-Musik. Und die Frage ist, wie diese Denkfigur angefangen hat. Denn die ist gerade in dieser Zeit erfunden worden, Anfang des 19. Jahrhunderts, die Aufspaltung der Musik in zwei Kulturen. Und meine Damen und Herren, meine Überzeugung ist, was sich Leute ausgedacht haben, was eingeführt wurde, was dann so einen Erfolg habe, das kann auch eigentlich wieder abgedacht, zurückgedacht werden. Wird es in der Realität heute von Musikern und Komponisten, denke ich, vielfach schon. Dieses Denkmodell muss einfach enttarnt werden, diese Zweiteilung der Musikkultur. Aber das, denke ich, das wäre ein Thema sogar für eigene Konzerte und eine eigene Konferenz. Die Aufspaltung der Musik in einen Kunstbereich und in einen Nicht-Kunstbereich wurde, wie gesagt, Anfang des 19. Jahrhunderts erfunden. Die hohe Musik, die sollte philosophiefähig gemacht werden. Und die Musikwissenschaft, ist klar, stellte sich auf diese Seite. Das war Beethoven, männlich, dynamisch, Wahrheit, Deutsch, Geist, Kunst, höhere Musik. Auf der anderen Seite Beethoven, der Adler natürlich. Auf der anderen Seite Rossini, der Schmetterling, weiblich, lyrisch, Schönheit, italienisch, angenehm, sinnlich, unterhaltend, niedere Musik. Wild werden da Begriffe zu dualistischen Paaren zusammengespannt. Gespannt und bald wurde Musik komponiert, wurde Musik gehört, geschaffen, die als Trivialmusik ihr Eigenleben führte. Zwei Konzertkulturen entstanden nebeneinander, die ernste und die niedere. Und seitdem haben wir eine mehrspurige Musikgeschichte. Die Aufspaltung der Musikästhetik in hohe und niedere Musik, die Popularmusik auf trivialer Grundlage, das tonale Komponieren hat ja bis heute nie aufgehört, auch wenn einige meinen, dass das, was hier grün gemalt ist, die atonale Musik, Tendenz des Materials und informationsästhetisches Prinzip und wie man das alles begründet, dass ab da die atonale Musik herrscht, aber die Wirklichkeit sieht natürlich anders aus. Eine Vielzahl unterschiedlicher musikalischer Diskursstränge nebeneinander. Und letztlich die Grundstrukturen der tonalen Musik, die Orientierung an erklingender Musik, die zeitliche Ordnung und Klangraum bleibt natürlich letztlich in vielen Bereichen erhalten und man könnte so sagen, sogar eine Kontinuität von der Klassik zur Popularmusik oder von der Barockmusik zum Heavy Metal, wenn Sie so wollen, eine mehrspurige Musikgeschichte. Und es ist natürlich so, im Blick auf das heutige Konzertleben sind Ergebnis einer Befragung von Konzertpublika im Kölner Raum, dass die unterschiedlichsten musikalischen Inseln nebeneinander bestehen. Damals war das in Köln die Insel Stockhausika da in der Mitte und so weiter. Und bei diesen Befragungen kam ja raus, dass die Bewohner der einen Insel, der Hainu-Insel zum Beispiel, die Bewohner der anderen die Musik, die sie hören und lieben, am liebsten verboten sehen und umgekehrt. Also eine Musikkultur in Deutschland ist natürlich ein Phantom, mehrere Inseln. Und die Frage ist, ob die heutige Realität diese dichotomische Zweiteilung zwischen der hohen und der niederen Musik wirklich überwunden hat, ob es eine neue Integrationskultur gibt. Einige berufen sich daraus, dass ja jetzt die Tenöre in Fußballstadien singen, dass Popkonzerte in Kirchen stattfinden, dass Quasthoff Jazz singt und Sting mit lauter Begleitung Dowland-Lieder des 16. Jahrhunderts und so weiter. Heißt das, dass die Hochkultur ihren Elitecharakter verloren hat und als Kultur für alle weiterlebt? Sind wir wirklich bei einer neuen Integrationskultur angekommen, bei einer neuen Kultur sozusagen der Mozartzeit? Denn damals gab es ja die Trennung von E und U noch nicht. Na, eine provozierende Formel, E plus U gleich I, Kulturrevolution in Deutschland, Fragezeichen, war eine Befragung des Jahres 2005 durch das BAT Freizeitforschungsinstitut in Hamburg. Und da ist rausgekommen, die Hochkultur wird vom Sockel geholt, aber nicht gestürzt. Sie lebt weiter als Kultur für alle. Sind wir schon im Paradies? E- und U-Kultur wachsen zu einer neuen Integrationskultur zusammen, in der auch Reflexion und Emotion, Bildung und Unterhaltung zusammengehören. Ja, aber wer kann an dieser möglicherweise integrativen Kultur teilnehmen? Letztlich erreicht diese Kultur nur die höher gebildeten. Das Kulturpublikum ist, so das Ergebnis dieser Studie, ein Abiturpublikum geblieben. Vorletzte Folie. Wenn man Jugendliche befragt, welche Musik sie mögen, dann ist es natürlich in erster Linie und welche sie hören, welche sie besuchen, wo sie mehrfach in Konzerte gegangen sind, dann ist es natürlich die Musik des Pop-Bereichs, Pop, Rock, Hip-Hop, Techno, Dance, House. 20% dieser Befragung, Jugendkulturbarometer, haben ein klassisches Konzert besucht, aber nur gut 10% interessieren sich für Klassik. Und wenn man fragt, Leute, die in Clubs sind, die dafür Geld bezahlen, die da hingeben, welches Interesse sie an Hochkultur haben, dann sieht man, dass das immer dort auch stark ans Bildungsniveau gekoppelt ist. 10% derer, die Haupt- und Realabschluss angegeben haben, sagen, klassische Musik gefällt mir sehr ziemlich. bei Fachhochschul-, bei Universitätsabsolventen 23%, kann natürlich darüber jammern, nur 23%, immerhin 23%, bei Studenten 25%. Also Fazit, das Kulturpublikum bleibt auch weiterhin gespalten. Wir brauchen einen neuen Mozart. Vielen Dank.